Wenn auch Sie wollen, dass Ihre Katze so klingt, dann wählen Sie stets A, die Kurzform von Ach. Denn wie immer mit 10 Hinweisen auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Die Person ist interessant und so sind es auch die Hinweise. Das gefällt dem Besitzer und der Katze. Und nun geht es los. Mit 10 schnurrigen Hinweisen. Und Grüße gehen raus an den Reddit-User num1562, der eine Übersicht gebaut hat, welcher Podcast von seiner Katze geliebt, verschmäht oder toleriert wird. Spoiler. Das sind wir erwähnt. Spoiler, wir schneiden nicht so gut ab. Naja, wir schneiden Mittelfeld ab. Mittelfeld. Also, ja, die Katze ist nicht sofort gelangweilt. Genau, eine Minute bleibt sie dran. Okay, es klingt ein bisschen exzentrisch. Ich habe selten so sehr es schade gefunden, dass meine Ex-Kollegin die Anne nicht mithört, weil die ist nämlich Crazy Cat Lady. Vielleicht ist das die Einstiegsepisode mal für sie jetzt. Perfekt. Und zum Einstieg im neuen Jahr, das ist jetzt so ein bisschen hinter die Kulissen geguckt, wir nehmen das erste Mal im neuen Jahr wieder auf, darf Dominik uns erfreuen mit seiner Runde. Tatsächlich hat der Martin uns schon vor einiger Zeit mit einer Folge erfreut. Und zwar war das damals die fantastische Oscar-Schindler-Episode. Und damals hatte er auch eine zweite Person direkt mit geschickt, die ich aber aufgrund von anderen Personen jetzt erstmal zurückgestellt habe. Und schon wieder so ein Overachiever. Und vor allen Dingen, es hat den kuriosesten Formatierungs-Fail aller Zeiten bei mir gehabt. Der hat irgendwie, das war Fließtext, und dann waren manche Wörter, waren dann so, dass eine Seite pro Buchstabe war. Das war sehr witzig irgendwie. Man muss den Buchstaben auch mal atmen lassen. Ich hoffe, ja, du hast es ausgedruckt. Ich habe es ausgedruckt, ja. Es ist jetzt DIN A, wie hier so gelbe Seiten mäßig lang geworden. Grüße geht raus an unsere Typografie-Nerds. Ich würde direkt anfangen, wenn ihr mögt. Mögt ihr? Wollt ihr? Natürlich. Wollt ihr? Hau raus. Geboren wurde ich am 16. März 1911 in Günzburg bei Ulm als ältester von 3 Söhnen. Ulm, wie jeder weiß, die schönste Stadt der Welt. Ich war noch niemals in Ulm. Das musst du dringendst nachholen. Ja, Ulm ist wirklich schön. Pass auf, wunderschön. Fahr ich morgen mal hin. So, aber fährst du ja um Ulm, herum und so weiter? Ja, ich bräuchte noch einen Grund. Touristisch, glaube ich, ist das gerade nicht erlaubt. Ich nehme Wetten an, ob der Philipp das quasi im Nachhinein perfekt einsprechen wird und reinschneiden wird und dann so tut, als wenn es sofort perfekt gemacht hat. Nein, ich spiele jetzt auch auf diesen, oh Gott, wie heißt denn dieser Film, diesen Trash-Film? Oh. Dein Mutter sei Gesicht. Das war so ein ganz schlimmer Trash-Film. Dein Mutter sei Gesicht. Aus der Stuttgarter Ecke. Und da gibt es auch eine Figur, die dann irgendwann, der sagen sie so, hier, wohnst du in Ulm, um Ulm oder um Ulm herum? Und versucht die das nachzusprechen und der Rest lacht sich kaputt. Ich habe es nie über mich gebracht, den wirklich anzusehen, aber ich habe mich oft in der Man Video kann es nicht mehr anschauen. Das damals war vor allen Dingen auch gar nichts, wenn ich ganz ehrlich bin. So. Der ist super, also der ist so speziell, dass die Macher mich irgendwann gefragt haben, ob ich ihnen die Homepage bastel. Echt? Also das ist echt so ein ganz kleines Fenster an Leuten, okay, die den kennen nur. Und das ist, glaube ich, auch was sehr lokal Bekanntes. Also der stand bei uns in der Videothek und wir hatten eine sehr kleine Videothek. What? Und da standen auch die Teil 2 und ich weiß nicht, gab es drei, glaube ich, auch noch. Ja, 3 kam dann irgendwann so im DVD-Direktvertrieb. Ja. Aber der war dann schon zu gut. Ich glaube, es gab mindestens 3. Also den ersten Teil konntest du akustisch kaum hören. Der zweite war irgendwie ganz lustig. Der dritte war, ja, die hatten dann auch so einen DVD-Produktionsfehler, dass die Bild- und Tonspuren nicht mehr synchron waren und so Krams. Ich mag meine Trash-Filme wie meine Highlander. Es kann nur einen geben. Und das ist Macho Man. Hast du den 2er gesehen inzwischen? Nein, immer noch nicht. Gut. Ist der noch mit Jack Black? Das ist Macho Man 2 mit Jack Black. Achso, nee, Macho Man, ich habe jetzt Nacho Libre. Nacho Man und Macho Man, das ich ist ja nicht nah beieinander. Ja, das ist ein bisschen gefällt mir. Wünsche. Das wäre ein geiles Crossover. Das geilste Crossover in der Geschichte ist immer noch Bibi Blocksberg trifft auf Benjamin Blümchen. Wenn sie hier so mit ihren Kneipenschläger Box-Moves gegen den mexikanischen Wrestler. Ja, genau. Mit Benjamin Blümchen. Zweitens. Boah, stell dir mal so ein Brawler vor, oder so ein Fighting-Game mit Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg-Charakteren. Und der Gegner ist Klaus und Klaus. Ein Carla Kolumna, die rogue gegangen ist. Ja. Zweitens, meine Eltern besaßen einen Landmaschinenbetrieb und hatten sich innerhalb weniger Jahre zum größten Arbeitgeber des Dorfes mit über 2000 Mitarbeitern hochgearbeitet. Also, an sich ist es jetzt nicht so spektakulär, der größte Arbeitgeber eines Dorfes zu sein, aber wenn 2000 Mitarbeiter ist schon größer als das Dorf, wo ich herkomme, so. Ja, Landmaschinenvertrieb könnte man ja schon, da habe ich schon den einen oder anderen Namen im Kopf, aber ich wüsste nicht, ob da irgendjemand für irgendwas berühmt geworden ist. Mein Vater hat 13 Schweine. Drittens. Nein, der hat Drecker. Ey, du kannst jetzt, ich war noch nicht, ich habe noch nicht ausgesprochen. Okay. Ist es jemand aus der Familie Fendt? So wie Reinhard Fendrich zum Beispiel? Nein. Schade. Drittens, ich trat 1924 dem Großdeutschen Jugendbund bei, der zur bündischen Jugend gehörte. 1927 wurde ich für 3 Jahre Ältestenführer der Ortsgruppe. Jetzt tippe ich auf eine Größe, die im Dritten Reich oder kurz danach Berühmtheit erlangt hat. Primär erstmal während der Zeit. Okay, finde ich bemerkenswert, dass du diesen Schritt jetzt nur anhand einer Jugendgruppe schon gehst, aber gut. Ist es Ferdinand Porsche? Nicht alle Deutschen waren Nazis. Nein, es ist ja auch ein Framing. Also du baust dir die Folge auch in einer bestimmten Art und Weise auf, mit so einer Erwartungshaltung oder so. Kann jemand wenigstens Nein sagen, wenn mein Einwurf falsch ist? Nein. Was, der Fendt? Reinhard Fendrich ist noch am Leben. Hä? Was? Ich habe gerade gefragt, ob es Ferdinand Porsche war. Auch Aber das ist tatsächlich ein hervorragender Tipp. Ich weiß, Landmaschinen. Hallo. 1930 bestand ich mein Abitur und schrieb mich an der Ludwig-Maximilians-Uni in München für Medizin ein. Wegen einer privaten Beziehung wechselte ich die Uni 3 Semester später und zog nach Bonn. Ich schloss mich bewusst keiner schlagenden Studentenverbindung an, da mir deren Trinksitten nicht behagten. Ist es John Deere? Nein, das ist nicht. Ja, ich das wäre so geil, so eine typische Firma, die in irgendeinen englischen Titel trägt, aber die eigentlich aus Deutschland kommt. Ja. Du hast mich jetzt natürlich auch noch ermutigt, ja, mit meinen Träger-Familien durchzugehen. Ja, weil du gesagt hast, das ist ein hervorragender Hinweis. Jetzt wird es langsam dünner, aber ich muss mich mal dran erinnern. Ich habe meinem Sohn viel aus Traktorenbüchern vorgelesen früher. Vielleicht fällt mir noch der ein oder andere ein. Ich habe einen Verdacht. Mediziner Drittes Reich würde jetzt Mengele naheliegen. Können wir mal ein neues Format suchen? Mir geht es echt langsam ein bisschen auf den Geist. Aber warum ist dann Ferdinand Porsche ein guter Tipp? Naja, weil das ja an sich. Ich bin auch mal so gönnerhaft. Der Philipp sagt immer so gönnerhaft. Ja, aber schöner Gedanke. Jetzt dachte ich, ich tue mal ein bisschen was Positives sagen. Nee, du weißt nicht, was sowas in mir anrichtet. Okay, gut. Können wir mal irgendwie so einen Standard-Buzzer machen? So, ja, Philipp, du gratuliere. Irgendwie so total emotionslos. Ja, so ein Philipp, wirklich du komplett. Hast es. Wow, super. Wow, super. Wow, super. Wir freuen uns alle mit dir, dass du mal was gewonnen hast. So ein ganz trauriges Trö. Ja. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Gewinn. Ja, okay, also im Mai 1931 trat ich dem Jungstahlhelm bei. Okay, spätestens hier ist vielleicht ein bisschen schon deutlich. Meinem Tagebuch erklärte ich, dass ich mit einem Kommilitonen einen kommunistischen Demonstrationszug gesehen hatte und dadurch zur Gewissheit gelangt sei, dass es an der Zeit sei, politisch Partei zu ergreifen. Im Sommer 1932 bestand ich das Physikum und kehrte im Sommer 1933 nach einem Semester in Wien nach München zurück. Ich schrieb mich jetzt zusätzlich für Anthropologie ein, die an der naturkundlichen Sektion der Philosophischen Fakultät gelehrt wurde. Siebtens, meine Abschlussarbeit zum Dr. Philosophus, keine Ahnung, da steht nur Dr. Phil, wird aus heutiger Sicht weniger als Wissenschaft, denn als Wahn beschrieben. Auch geil. Wollte gerade sagen, bisher klang es noch relativ friedlich so. Mengele ist ja ein Begriff und man weiß ja, was der alles Schreckliches getan hat. Also tatsächlich ist es, glaube ich, ganz gut, dass das unterdessen als Wahn abgetan wird. Meine Doktorgrade wurden mir 1960 und 1961 gerichtlich aberkannt. 1938 wurde ich mit der Höchstnote promoviert für meine Arbeit, die Erblichkeit der Lippen, Käfer, Gaumenspalter, umgangssprachlich auch Hasenscharte, nachzuweisen. Das wäre ja noch harmlos gewesen. Zehntens, während des Zweiten Weltkrieges forschte ich in unterschiedlichen Arbeitslagern, unter anderem zu Wasserkrebs, einer seltenen bakteriellen Infektionskrankheit, der Entwicklung von Zwillingen, verschiedenen Bluttests, Experimenten an Kleinwüchsen und diversen anderen Menschenversuchen. Klingt jetzt eigentlich noch alles viel zu harmlos, was hier steht. Weil naja, ich naja, mal, gut. Das Wort Menschenversuch ist jetzt schon nicht mehr ganz so harmlos. Ja, naja. Auf jeden Fall, mein Name ist Josef Mengele. Ich wurde 1973 zum weltweit meistgesuchten NS-Verbrecher erklärt. Und die Belohnung für meine Ergreifung beliefen sich insgesamt auf über 10 Millionen Mark. Was ich persönlich ein bisschen wenig finde, ehrlich gesagt. Allerdings fand man 1985 nur noch meine Leiche auf dem Friedhof von Embu bei Sao Paulo. Ich ertrank während eines Schlaganfalls beim Schwimmen im Meer. Mein Grab führt den Namen Wolfgang Gerhard. Ja. Das wusste ich nicht. Diesbezüglich, in einem der jüngeren X-Men-Filme ist der Magneto, wird ja gespielt von hier, wie heißt der? Patrick Stewart? Nein, das ist der Das wäre Xavier. Dr. Charles Xavier, genau. Ja. Der junge Magneto, also in diesen Prequels quasi, wo sie jung sind, weil später spielt den ja Dobbin der aus. Ah ja, die sind tatsächlich erstaunlich gut. Okay. Die solltest du dir mal anschauen, wenn du mit X-Men an sich was anfangen kannst. Ja, auf jeden Fall. Genau, ich überlege mal, Fassbender oder Fassbinder heißt, ich glaube, er ist Fassbinder. Dieser Deutsch-Ire, dieser unglaublich gut aussehende. Und der ist quasi dann irgendwo in Lateinamerika in der Kneipe und weiß, dass da zwei geflüchtete Nazis sind. Und was soll ich sagen, es wird nicht gut für die beiden ausgehen. Wer immer gerne hätte, dass solche Leute wie der hier beschriebene doch irgendwie zumindest im Film eine gerechte oder eine gefühlt gerechte Strafe und Bestrafung kriegen, der soll sich diese Szene in diesem Film vielleicht einfach mal anschauen. Aber ja, der besagte Herr wurde auf jeden Fall niemals erwischt. Downer. Ich habe ja auch vor ein, zwei Jahren mal einen Film gesehen, ich habe jetzt den Titel vergessen, aber wo sie, das war schon fast, fast dokumentarisch, wo sie versuchen aus Argentinien, glaube ich, einen gefundenen Nazi-Verbrecher irgendwie dann heimlich nach Deutschland zu holen. Oder nach Israel, glaube ich, um ihn vor Gericht zu stellen. Ja, Israel klingt, das haben die ja öfter gemacht so. Genau. War noch gut unterwegs, ja. Aber da gibt es einen ganz, echt ganz guten Film. Ich habe nur jetzt wirklich gerade den München. München? Ja, also München ist auf jeden Fall der Mossad am Start, aber die, glaube ich, bringen nicht vor Gericht, sondern die töten gleich. Das ist ein Film von Steve Spielberg. Da geht es schon, glaube ich, tatsächlich darum, den nach Hause zu bringen. Sonst wäre es keine so aufwendige Aktion geworden. Naja, egal. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, deshalb nur schon ewig her. Philipp, möchtest du noch triumphierende Worte, ob deines seltenen Triumphes loswerden? Nee. Na, das wäre jetzt die Gelegenheit gewesen, selber irgendwie so total so, ja. Philipp, es wäre viel leichter, dich zu hassen, wenn du jetzt noch na oder irgendwas gesagt hättest. Ja, genau. Nee, you can hate me now. Nee. Da, da, da, da. Was macht eigentlich Nas? Recht, es gibt genug Hass in der Welt. Ja, das stimmt. Genau. Frieden und Freude und Eierkuchen. Ganz wichtig. Ich bringe euch Frieden. Er bringt uns Frieden. Brecht ihm die Beine. Mit diesen Worten. Tschüss. Ciao, ciao.